Heute Abend mit einer Ursendung, einer Gemeinschaftsproduktion des Hessischen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk, die von der Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats gekürt wurde. Wir zitieren aus der Begründung der Jury. Vor 2 Jahren machte der im Libanon geborene franko-kanadische Autor Vashti Mouawad mit Verbrennungen auf sich aufmerksam, einem Theaterstück, das nun als Hörspiel inszeniert wurde. Ein überwältigendes Stück Literatur, das als innerfamiliäres Kriminalstück beginnt und im kollektiven Trauma des Bürgerkriegs endet. Bei der Testamentsverlesung seiner Mutter Nawal erhält ein Zwillingspaar den Auftrag, 2 Briefe zu überbringen. Einen an den Vater, den es nicht kennt, und einen an den Bruder, von dem es noch nie gehört hat. In ihren letzten 5 Lebensjahren schwieg Nawal, die einst die Frau, die singt, war. Ihre Recherchen führen Jeanne und Simon in die Vergangenheit ihres namenlos bleibenden Heimatlandes, die untrennbar mit der ihren verquickt ist, geprägt vom Bruderzwist des Bürgerkriegs, der Leben wie Freiheiten nimmt, Lieben und Kindheiten zerstört. Die Kindheit ist ein Messer in der Kehle, schreibt Nawal in ihrem letzten Willen. Beim Versuch, dieses Messer zu entfernen, klaffen Wunden auf, von denen Jeanne und Simon nichts ahnten. Die Suche nach ihren eigenen Wurzeln führt sie zur kollektiven Tragödie des Krieges. Voller Sprach- und Bildgewalt verwickelt Mouawad seine Figuren in einer Tragödie antiken Ausmaßes, die Erinnerungen an Sophokles' Ödipus wachruft. Doch in seiner Sprache, in den Begegnungen, kommt auch die Schönheit nicht zu kurz. Der zärtliche Blick auf Mensch und Welt, bei dem Hoffnung und Schrecken in nächster Nähe keimen. Die Geschichte entfaltet sich als eine voller Gegensätze. Ulrich Gerhard hat diesen Strudel von Verschwiegenem und Ungewusstem, Erinnerungen und Gewalt transparent und spannend inszeniert. Er räumt dem Schrecken Platz ein, sich zu entbergen, schafft akustische Dichte und zuweilen eine frappierende Leichtigkeit. Ein wunderbares Hörspiel voll Faszination und Schrecken, Gesang und Schweigen. Verbrennungen. Stück von Vashti Mouawad. Aus dem Franko-Kanadischen von Uli Menke. Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Gerhard. Ayami bila ahlam wahdi fi dunyati kayfa kun sa'ida wa qalbi yabki aghmizu yuni atashaw الحياة أنا لم أعود أخاف بكرة جاي وهذه اللحظة من حياتي تنتهي مثل كل شيء Ich hätte sie lieber unter anderen Umständen getroffen. Der Tod lässt sich nicht vorhersehen. Ich habe ihre Mutter geliebt. Ich sage das einfach so kurz und bündig. Ich habe ihre Mutter geliebt. Sie hat mir oft von ihnen erzählt. Sie sagte, die Zwillinge. Sie sagte, das Zwillingsmädchen. Und oft auch der Zwillingsjunge. Sie wissen, wie sie war. Sie erzählte einem nie etwas. Ich meine, lange bevor sie überhaupt nicht mehr sprach, sagte sie auch schon nichts. Ja. So war sie. Ein Testament ist seltsam und befremdlich, aber notwendig. Ich meine, es bleibt ein notwendiges Übel. Entschuldigen Sie mich. Ist doch kein Problem. Wahrscheinlich. Ich muss hier raus. Simon, bitte. Testament von Madame Naval Marvin. Die Testamentseröffnung findet in Anwesenheit ihrer beiden Kinder, Jeanne Marvin ja. und Simon Marvin, ja. statt. Beide 22 Jahre alt. Beide am 20.08.1980 im St. Franziskus Krankenhaus in Villemar, Montreal, Kanada geboren, hier in der Nähe. Ja, genau. Ihrem Willen sowie der Gesetzgebung und den Rechten von Madame Marvin entsprechend ist Notar Hermine Lebel als Testamentsvollstrecker eingesetzt. Ich möchte dazu sagen, dass dies die Entscheidung ihrer Mutter war. Ich persönlich war dagegen, aber sie bestand darauf. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bin ich doch aufgeregt. All meine Habe wird zu gleichen Teilen zwischen Jeanne und Simon Marvin, aus meinem Bauch geborene Zwillingskinder, aufgeteilt. Das Geld wird beiden zu gleichen Teilen vererbt. Meine Möbel werden nach ihren Wünschen und ihren Vereinbarungen geteilt. Gibt es Streit oder Meinungsverschiedenheiten, soll der Testamentsvollstrecker die Möbel verkaufen. Das Geld soll dann zu gleichen Teilen aufgeteilt werden. Meine Kleider sollen an wohltätige Stiftungen gehen. Meinem Freund, dem Notar Hermine Lebel, vermache ich meinen Füllfederhalter. Jeanne Marvin vermache ich die Jacke aus grünem Tuch. Simon Marvin vermache ich das rote Heft. Beerdigung an Notar Hermine Lebel, Notar und Freund. Nehmen Sie die Zwillinge mit. Beerdigen Sie mich völlig nackt. Beerdigen Sie mich ohne Sarg, ohne Kleidung, ohne Leichentuch, ohne Gebet, mit dem Gesicht zum Boden. Legen Sie mich in ein Loch, mit der Vorderseite der Erde zugewandt. Als Lebewohl schütte jeder einen Eimer kaltes Wasser über mich. Dann sollt ihr Erde auf mich werfen und mein Grab schließen. Stein und Inschrift an den Notar Hermine Lebel, Notar und Freund. Kein Stein soll auf meinem Grab und mein Name nirgends stehen. Keine Inschrift für die, die ihr Wort brechen. Und ein Wort wurde gebrochen. Keine Inschrift für die, die Schweigen bewahren, und Schweigen wurde bewahrt. Kein Stein, kein Name auf dem Stein. An Jeanne und Simon, Simon und Jeanne. Die Kindheit ist ein Messer in der Kehle. Man zieht es nicht so leicht heraus. Jeanne. Ja? Notar Lebel wird dir einen Umschlag geben. Dieser Umschlag ist nicht für dich. Er ist für deinen Vater bestimmt, dem Vater von dir und von Simon. Finde ihn und gib ihm diesen Umschlag. Simon, ja? Notar Lebel wird dir einen Umschlag geben. Dieser Umschlag ist nicht für dich. Er ist für deinen Bruder bestimmt, dem Bruder von dir und von Jeanne. Finde ihn und gib ihm diesen Umschlag. Wenn die Umschläge ihren Empfänger erreicht haben, wird man euch einen Brief geben. Das Schweigen wird gebrochen sein. Und ein Stein wird auf meinem Grab aufgestellt werden können und mein Name wird auf dem Stein geschrieben stehen in der Sonne. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sie geht uns bis zuletzt auf den Sack, diese Schlampe. Seit Jahren sagen wir uns, soll sie mal endlich abkratzen, die Schlampe, und uns nicht mehr auf die Nerven gehen mit ihrem Affentheater. Bitte. Und dann Bingo, sie kratzt endlich ab und Überraschung, ist immer noch nicht vorbei. Das hat sie ja prima eingefädelt, die Scheißnutte. Ich werde auf ihrer Leiche rumtrampeln. Sie mit dem Gesicht nach unten beerdigen, das hätte sie wohl gerne. Drauf spucken werden wir. Simon. Ich auf jeden Fall, ich werde drauf spucken. Ihr Testament machen, ihr Scheiß-Testament. Hören Sie mal, Ihre Mutter ist tot. Niemand kannte sie sehr gut, aber trotzdem war sie jemand. Jemand, der jung war, erwachsen, der alt war und jetzt tot ist. Das ist nicht nichts. Irgendwo wird es für alles eine Erklärung geben. Sie hat immerhin ein volles Leben gelebt, diese Frau. Das muss doch etwas wert sein. Ich werde nicht weinen. Ich schwöre Ihnen, dass ich nicht weine. Ich schulde dieser Frau nichts, nicht eine Träne, nichts. Sie hatte kein Herz in der Brust, das war ein Ziegelstein, ich will nichts mehr davon hören. Sie hat trotzdem einen Wunsch an Sie. Ja, echt cool. Die Umschläge, das Heft, das Geld. Ich will ihr Geld nicht. Ich will ihr Heft nicht. Ihr letzter Wille, finde deinen Vater und deinen Bruder. Warum hat sie nicht selbst gefunden, wenn es so wichtig war, verfluchte Scheiße? Ja, warum hat sie sich nicht mal ein bisschen um uns gekümmert, wenn sie unbedingt irgendwo noch einen anderen Sohn braucht? Warum sagt sie in ihrem Scheißtestament nicht ein einziges Mal, meine Kinder, wenn sie von uns spricht? Mein Sohn, meine Tochter. Warum Zwillinge, aus meinem Bauch geborene Zwillingskinder, als wären wir ein Haufen Scheiße, den man sie gezwungen hat, auszuscheißen? Warum? Simon! Ich verstehe sie. Ach, was kannst du schon verstehen? Ich verstehe sie sehr gut. Man erfährt nicht alle Tage, dass der Vater, den man für tot hält, noch lebt. Und dass es da irgendwo auf der Welt noch einen Bruder gibt. Es gibt keinen Vater und es gibt keinen Bruder. Das ist Schwachsinn. Nicht, wenn es in einem Testament steht. Sie kennen sie nicht. Ich kenne sie anders. Ich habe keine Lust, mit Ihnen zu diskutieren. Wir begraben sie und fertig. Wir kaufen einen Sarg, legen sie hinein, lassen den Sarg ins Grab, füllen es mit Erde, ein Stein kommt drauf, der Name auf den Stein und wir machen uns vom Acker. Ja, kommt nicht in Frage. Ich erlaube nicht, dass man sich ihrem letzten Willen widersetzt. 10 Jahre verbringt sie ihre Tage im Gericht, schaut sich Prozesse ohne Ende von übergeschnappten Triebtätern, Mördern aller Art an und auf einmal von heute auf morgen verstummt sie und sagt kein Wort mehr. Ich meine, 5 Jahre ohne zu reden ist eine verdammt lange Zeit. Ja. Nichts kommt mehr aus ihrem Mund. Und auf einmal denkt sie sich einen Mann aus, der noch lebt und einen Sohn, den es nie gab, diese Schlampe. Und jetzt will sie auch noch, dass ich die suchen gehe. Ganz ruhig. Wenn Sie mich davon überzeugen können, dass es sich hierbei um den letzten Willen von jemandem handelt, der noch bei Verstand war. Ganz ruhig. Verfickte Scheiße, fuck! Simon, bitte. Bitte. Sie hat Ihnen ein Geschenk gemacht. Das schönste Geschenk, das sie Ihnen machen konnte. Was denn? Das hat es gegeben um 4 Uhr morgens. Der Pfleger hat es uns bestätigt. Was denn? Am Tag und zur Stunde ihrer Geburt beginnt sie wieder zu sprechen. Und was sagt sie? Sie sagt, jetzt, da wir zusammen sind, geht es besser. Jetzt, da wir zusammen sind, geht es besser. Aber gut, sie hat jahrelang geschwiegen. Und ich gebe zu, wenn es dabei geblieben wäre, hätte auch ich meine Zweifel gehabt. Der Pfleger hat uns sofort angerufen. Das beweist, dass sie noch bei Verstand war. Ich behalte die Umschläge hier. Sie wollen heute nichts davon wissen, dann vielleicht später. Ja. Sie können mich jederzeit anrufen. Die Mathematik, wie Sie sie bisher kannten, zielte auf klare und bestimmte Antworten. Und ging von klaren und bestimmten Problemen aus. Die Mathematik, auf die Sie sich in diesem Einführungskurs in die Graphenlehre einlassen, ist von ganz anderer Natur. Denn es wird um unlösbare Probleme gehen, die sie zu anderen ebenso unlösbaren Problemen führen werden. Die Menschen ihrer Umgebung werden ihnen sagen, dass das, woran sie sich die Zähne ausbeißen, sinnlos ist. Ihre Art zu sprechen und schwerwiegender noch, ihre Art zu schweigen und zu denken, wird sich verändern. Genau dies wird man ihnen am allerwenigsten verzeihen. Man wird ihnen vorwerfen, ihre Intelligenz an absurde theoretische Übungen zu verschwenden, statt sie in den Dienst der AIDS- oder Krebsforschung zu stellen. Sie werden kein Argument haben, um sich zu verteidigen. Denn ihre Argumente werden von ermüdender Komplexität sein. Willkommen in der reinen Mathematik. Das heißt, im Land der Einsamkeit. Einführung in die Graphenlehre. Sicher, sicher, sicher, es gibt Augenblicke im Leben, da muss man handeln. Hineinspringen. Ja. Ich bin froh, dass Sie zurückgekommen sind. Für Ihre Mutter bin ich froh. Haben Sie den Umschlag? Hier ist er. Ihre Mutter wünscht, dass Sie Ihren Vater finden und ihm diesen Umschlag übergeben. Ja. Glauben Sie, dass er lebt? In der Mathematik ergibt 1 plus 1 nicht 1,9 oder 2,2, es ergibt 2. Ob Sie daran glauben oder nicht. Es ergibt 2. Egal, ob sie gut oder schlecht gelaunt sind, 1 plus 1 gleich 2. Mein Vater ist tot. Das ist eine Spekulation. Alles deutet darauf hin, dass sie richtig ist, aber nichts beweist sie. Ich habe seinen Leichnam nicht gesehen, ich habe sein Grab nicht gesehen. Es kann deshalb sein, zwischen 1 und unendlich, dass mein Vater lebt. Wahab! No one! Wahab! No one! Wahab! No one! Wahab! Hör zu. Sag nichts, nein, sprich nicht. Du weißt noch nichts. Du weißt es noch nicht. Du weißt nichts vom Glück, das unser Unglück ist. Wahab! frag mich nicht, warum ich weine. Frag nichts. Ich bitte dich darum. Urham, versprich mir nichts zu sagen. Ich bitte dich darum. Jetzt, da wir zusammen sind, geht es besser. Ich habe die ganze Nacht nach dir gerufen. Ich muss es dir ins Ohr sagen, Wahab. Danach werde ich dich nicht mehr bitten können, in meinen Armen zu bleiben. Auch wenn ich das mehr als alles auf der Welt will. Ich habe ein Kind im Bauch, Wahab. Mein Bauch ist voll von dir. Siehst du? Siehst du? Das ist ein Taumel, nicht wahr? Das ist wunderbar und schrecklich, nicht? Das ist ein Abgrund und wie die Freiheit der wilden Vögel. Und es gibt keine Worte mehr, nur noch den Wind. Die alte Elham hat es mir gesagt. Elham irrt sich vielleicht. Elham hat mich aus dem Bauch meiner Mutter geholt. Und sie hat meine Mutter aus dem Bauch ihrer Mutter geholt. Elham irrt sich nicht. Sie hat mir versprochen, niemandem etwas zu sagen. Das geht mich nichts an, hat sie gesagt. Aber in spätestens 2 Wochen kannst du es nicht mehr verheimlichen. Wir wollen es nicht verheimlichen. Man wird uns töten. Dich zuerst. Wir erklären es ihnen. Glaubst du, sie werden uns anhören, uns verstehen? Wovor hast du Angst, Nawal? Hast du keine Angst? Ich weiß nicht. Leg deine Hand hierher. Ich weiß nicht, ob es Wut, Angst oder Glück ist. Wo werden wir, du und ich, in 50 Jahren sein? Diese Nacht ist ein Geschenk, Nawal. Mein Herz ist fest und geduldig. Lassen wir sie schreien. Sie werden uns beleidigen, aber wenn ihr Geschrei und die Verwünschungen vorbei sind, werden du und ich und das Kind zusammen sein. Dein und mein Gesicht in einem Gesicht vereint. Glücklich. Und wenn sie mich schlagen, werde ich an unser Kind denken. Jetzt, da wir zusammen sind, geht es besser. Wir werden immer zusammen sein. Nawal, warte zu Hause, bis sie aufwachen. Wenn sie morgen früh sehen, wie du auf sie wartest, werden sie dir zuhören. Und wenn du dann Angst hast, denke, dass ich zur selben Zeit bei mir zu Hause darauf warte, dass sie aufwachen. Denk an mich und vergiss nicht, jetzt, da wir zusammen sind, geht es besser. Dieses Kind geht dich nichts an, Nawal. Es ist in meinem Bauch. Vergiss deinen Bauch. Dieses Kind geht dich nichts an, geht deine Familie nichts an, geht deine Mutter nichts an und dein Leben auch nicht. Wenn ich meine Hand auf meinen Bauch lege, sehe ich schon sein Gesicht. Was du siehst, zählt nicht. Elham hat gesagt, du trägst ein Kind in dir. Elham ist nicht deine Mutter. Sie hat es mir gesagt. Ganz egal, was Elham zu dir gesagt hat, dieses Kind gibt es nicht. Und wenn es dann da ist? Glaub mir, Nawal, dieses Kind gibt es nicht, du wirst es vergessen. Man vergisst seinen Bauch nicht. Dann musst du wählen. Behalte dein Kind und zieh auf der Stelle deine Kleider aus, die du trägst und die dir nicht gehören. Verlasse das Haus, verlasse die Familie, dein Dorf, deine Berge, deinen Himmel und deine Sterne und verlasse mich. Mama. Verlasse mich nackt mit deinem Bauch, mit deinem Leben, das in dir ist. Oder? Bleibe da. Und knie nieder, Nawal. Knie nieder. Mama. Zieh deine Kleider aus oder knie nieder. Gut. Du kannst bleiben. Ilham wird das Kind aus deinem Bauch holen. Und sie wird es geben, wem sie will. Jetzt, da wir zusammen sind, geht es besser. Jetzt, da wir zusammen sind, geht es besser. Jetzt, da wir zusammen sind, geht es besser. Jetzt, da wir zusammen sind, geht es besser. Jetzt, da wir zusammen sind, geht es besser. Jetzt, da wir zusammen sind, geht es besser. Jetzt, da wir zusammen sind, geht es besser. Jetzt, da wir zusammen sind, geht es besser. Geduld, Nawal. Geduld, meine Liebe. Nur noch einen Monat. Ich hätte gehen sollen, Großmutter. Nicht niederknien, nicht niederknien. Meine Kleider hergeben, alles hergeben, das Haus verlassen, das Dorf, alles. Das alles kommt von unserem Elend, Nawal. Keine Schönheit um uns herum. Hass an jede Straßenecke. Dein Kind wird dir genommen. Dir bleibt nichts. Gegen das Elend zu kämpfen vielleicht. Oder darin uns kommen. Wahab. Nawal, ich habe nicht viel Zeit. Bei Sonnenaufgang bringt man mich weg von hier, weit weg von dir. Ich komme vom Felsen bei den weißen Bäumen. Ich habe unserem Ort Lebewohl gesagt, er ist voll von dir, Nawal. Nawal, heute Abend ist die Kindheit ein Messer, das man mir in die Kehle gestoßen hat. Für immer werde ich den Geschmack deines Blutes im Mund haben. Mein Herz ist voller Liebe, zum Zerspringen voll. Alle sagen, ich liebe dich zu sehr. Ich weiß nicht, was das heißt, zu sehr lieben. Und ich weiß nicht, was das bedeutet, wenn du nicht mehr da bist. Ich verstehe jetzt, was du sagen wolltest, als du fragtest, wo werden wir in 50 Jahren sein? Wo immer ich sein werde, da wirst du sein. Es gibt nichts Schöneres, als zusammen zu sein. Ich höre dir zu, Baha. Wenn du das Kind zur Welt bringst, erzähl ihm von meiner Liebe zu ihm. Von meiner Liebe zu dir. Sag es ihm. Ich schwöre dir, dass ich es ihm sage. Für dich und für mich. Ich werde ihm ins Ohr flüstern, was auch geschieht. Auch ich werde zum Felsen bei den weißen Bäumen gehen und der Kindheit Lebewohl sagen. Und die Kindheit wird ein Messer sein, das ich mir in die Kehle stoße. Es ist ein Junge. Was auch geschieht, ich werde dich immer lieben. Ich gehe nach Süden. Ich nehme das Kind mit. Nawal. Nawal. Ich fühle mich, als wäre ich 1000 Jahre alt. Nimm meine Hand, Nawal. Ich halte dich, Großmutter. Es gibt Dinge, die man sagen möchte, wenn der Tod kommt. Deine Liebe ist fort. Dein Kind ist fort. Ist es jetzt alt? Siehst du? Du weinst. Nimm es nicht hin, aber niemals. Sag nein. Höre. Um Nein sagen zu können, musst du dich ausdrücken können. Deshalb fasse Mut. Und arbeite, meine kleine Nawal. Hör zu, was eine alte Frau dich stirbt, zu sagen hat. Hör mir gut zu. Ich höre dir zu, Großmutter. Lerne lesen. Lerne schreiben. Lerne rechnen. Lerne reden. Lerne. Das ist der einzige Weg, nicht zu werden wie wir. Lerne. Versprich es mir. Ich verspreche es dir. In 2 Tagen werden sie mich mit dem Gesicht zum Himmel in die Erde legen. Jeder wird einen Eimer Wasser über mich schütten. Aber sie werden nichts auf den Stein schreiben. Denn keiner von ihnen kann schreiben. Wenn du Nawal, es gelernt hast, komm zurück und schreibe meinen Namen auf den Stein. Schreibe meinen Namen. Ich verspreche es dir. Für mich geht es zu Ende. Aber du, Neval, du, für dich beginnt es erst. Man muss den Faden zerreißen. Deshalb lerne lesen, lerne schreiben, lerne zählen, lerne reden, lerne. Du wirst meine Stimme hören. Ja, Ermine Lebel, Notar. Ja, ich habe versucht, Sie zu erreichen. Was los ist? Nichts ist los. Das ist es ja gerade. 3 Eimer Wasser vor dem Grab waren vereinbart und jetzt steht hier keiner. Wir sind hier, um Nawal Marwan zu beerdigen. 3 Eimer Wasser. Natürlich war das abgemacht. Ich hatte sogar angeboten, unsere Eimer selbst mitzubringen. Aber man sagte mir, wo denken Sie hin? Wir bereiten das vor. Sie machen schon genug durch. Und jetzt stehen wir hier und weit und breit kein Eimer Wasser. Und nun haben wir noch mehr durchzumachen. Nein, wir können nicht einen nehmen und ihn dann 3-mal füllen. Wir brauchen 3 gefüllte Eimer Wasser. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Gehen Sie auf die Suche. Ende. Sie gehen auf die Suche. Warum machen Sie das alles? Weil diese Frau da unten im Grab mit dem Gesicht zur Erde, die ich mein Leben lang mit Madame Nawal angesprochen habe, meine Freundin ist. Ich wusste nicht, dass es für mich so viel bedeutet. Monsieur Antoine Ducharme? Jeanne Marwan. Ich bin die Tochter von Nawal Marwan. Im Krankenhaus hat man mir gesagt, dass Sie seit dem Tod meiner Mutter nicht mehr als Pfleger dort arbeiten und jetzt in diesem Theater hier sind. Ich habe noch die Stimme Ihrer Mutter im Ohr. Jetzt, da wir zusammen sind, geht es besser. Das hat sie gesagt. Ich habe sie sofort angerufen. Ich wollte Sie fragen, ob sie Ihnen nicht noch mehr gesagt hat? 5 Jahre das immer gleiche Schweigen. Es tut mir leid. Sie hat uns immer erzählt, unser Vater sei in seinem Land im Krieg gefallen. Und ich suche Beweise dafür. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich wollte Sie und Ihren Bruder schon anrufen. Ich wollte Ihnen sagen, die ganzen Jahre, die ich mehr oder weniger an Ihrem Bett verbracht habe, verwirrte mich das Schweigen Ihrer Mutter. Eines Nachts hatte ich den komischen Gedanken, dass sie vielleicht spricht, wenn sie allein ist. Ich habe also einen Kassettenrekorder besorgt. Aber ich zögerte. Ich hatte kein Recht dazu. Wenn sie selbst Gespräche führt, ist das ihre Sache. Und deshalb habe ich die Aufnahmen nie angehört. Aufnahmen wovon? Von ihrem Alleinsein. Ihrem Schweigen. Bevor ich abends ging, habe ich auf Aufnahme gedrückt. Eine Kassettenseite, eine Stunde. Hier. Hier sind alle Kassetten. 500 Stunden. Nehmen Sie sie. Das ist alles, was ich für Sie tun kann. Nun, elf, elf, Nazira, Nazira. Dein Name erleuchtet dein Grab, Großmutter. Ich bin zurückgekommen, um ihn auf den Grabstein zu schreiben. Kannst du jetzt schreiben, haben die Leute aus dem Dorf gefragt. Ja, habe ich gesagt. Sie haben gelacht. Ein Mann hat mich angespuckt. Schreiben kannst du. Dich verteidigen kannst du nicht. Dann nahm ich das Buch aus meiner Tasche und schlug so hart zu, dass sich der Einband verbog, als er bewusstlos hinfiel. Ich gehe fort von hier, um meinen Sohn zu finden. Ich verlasse dich, Großmutter, und ich verlasse das Dorf. Für immer. Mein Versprechen habe ich dir gehalten und das Versprechen, das ich meinem Sohn bei seiner Geburt gab, werde ich auch halten. Ich werde euch immer lieben. Danke, Großmutter. Ich heiße Sauda. Ich komme aus dem Flüchtlingslager hinter der großen Straße. Ich habe dich beobachtet, wie du etwas auf den Stein geschrieben hast. Dann bist du weggerannt. Warum? Und du, warum bist du mir nachgelaufen? Ich wollte dich schreiben sehen. In den Lagern sagten sie, Nawal ist zurück. Sie kann schreiben und lesen. Alle haben gelacht. Was willst du? Bring mir Lesen bei und Schreiben. Kann ich nicht. Doch, ich habe dich gesehen. Lass mich los. Du behältst für dich, was du weißt. Du bist schlimmer als sie. Ich gehe weg. Ich verlasse das Dorf. Ich gehe mit dir. Nein. Ich weiß, wohin du willst. Ich kannte Wahab. Wir sind aus demselben Lager. Er ist ein Flüchtling aus dem Süden, genau wie ich. In der Nacht, als man ihn wegbrachte, hat er deinen Namen gerufen. Du willst Wahab finden? Ich weiß, wohin du gehst. Du willst nicht Wahab wiederfinden, sondern dein Kind. Siehst du? Ich irre mich nicht. Nimm mich mit und bringe mir Lesen bei. Dafür helfe ich dir. Ich war viel unterwegs, zu zweit sind wir stärker. Zwei Frauen gemeinsam. Nimm mich mit. Wenn du traurig bist, singe ich. Wenn du schwach bist, helfe ich dir und trage dich auf Händen. Und deine Eltern? Hier gibt es nichts. Meine Eltern sagen mir nichts. Ich frage sie, warum haben wir den Süden verlassen? Sie sagen mir, vergiss. Denk nicht mehr dran. Es gibt keinen Süden. Ich sage, und warum kniete mein Vater weinend vor unserem verbrannten Haus? Wer hat es angezündet? Sie sagen, vergiss, Sauda. Du hast geträumt. Deshalb will ich nicht länger hierbleiben. Komm meinetwegen mit. Man vergisst nicht, Sauda. Das schwöre ich dir. Die Uni sucht dich. Deine Kollegen suchen dich. Keiner weiß, wo Jeanne ist. Die Studenten wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Ich such dich. Ich ruf dich an. Du antwortest nicht. Du verhältst dich wie sie. Ich mach doch gar nichts. Du schweigst. Du sprichst nicht mehr mit mir. Wie sie. Simon, setz dich zu mir. Nimm den Kopfhörer. Hör ein bisschen zu. Man hört sie atmen, sich bewegen. Hinter diesem Schweigen ist etwas. Es ist da, aber man hört es nicht. Elif, ba, ta, tha, shin, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, sa, ein, khain, fa, kaf, kaf, lam, mim, nun, ha, wow, ja. Das ist das Alphabet. 29 Laute. 29 Buchstaben. Das ist deine Munition. Das sind deine Kugeln. Du musst sie gut kennen. Je nachdem, wie du sie zusammenstellst, ergeben sie die Wörter. Jedes Wort setzt sich aus mehreren Buchstaben zusammen. Sauda. Das ist dein Name. Was brauchst du, damit es Sauda ergibt? Sin, Elif, Wow, Bel, Elif. Diese Zeichen sind die Munition der Schrift. Schau, wir sind im ersten Dorf des Südens angekommen. Das ist Nabatiye. Hier gibt es ein Waisenhaus. Antoine, helfen Sie mir. Sie haben Ihre Stimme gehört. Sie sind der Einzige, der sie gehört hat. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Am Anfang? Wann hat Ihre Mutter aufgehört zu reden? Im Sommer 1997. Im August. Am 21. Am Tag nach unserem 17. Geburtstag. Sie kam nach Hause und schwieg. Punkt. Dabei gab es nichts Besonderes. Sie verfolgte die Kriegsverbrecherprozesse. Es ging um den Krieg in ihrem Heimatland. Und an diesem Tag? Nichts Besonderes. Nichts. Ich habe wieder und wieder die Prozessprotokolle studiert. Aber nichts. Sonst noch was? Ich habe ein kleines Foto gefunden, das sie mir selbst einmal gezeigt hat. Sie, Mitte 30, mit einer ihrer Freundinnen. Schauen Sie. Nawal, hier ist niemand. Das Waisenhaus ist leer. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Wo sind die Kinder? Hier sind keine Kinder mehr. Wir müssen nach Kfarayet. Das ist das größte Waisenhaus in der Gegend. Geben Sie mir das Foto. Ich lasse es vergrößern. Ich schaue es mir genau an. Ich bin es gewöhnt, auf kleinste Details zu achten. So müssen wir anfangen. Ihre Mutter fehlt mir. Ich sehe sie vor mir. Mit ihrem Schweigen. Kein verlorener Blick. Klar und entschieden. Was siehst du, Mama? Was siehst du? Im Waisenhaus von Nabatiye war niemand mehr, Doktor. Deshalb kommen wir hierher nach Kfarayet. Hier sind auch keine Kinder mehr. Warum nicht? Das ist der Krieg. Brüder schießen auf ihre Brüder und Väter auf ihre Väter. Es kamen 500.000 Flüchtlinge über die Grenze, die alle bleiben wollten. Einige von ihr sagten ja, andere nein, viele von ihr flohen. Millionen Schicksale. Man weiß nicht mehr, wer auf wen schießt und warum. Das ist der Krieg. Und die Kinder, die hier waren, wo sind die? Die Flüchtlinge haben alle mitgenommen. Sogar die Neugeborenen. Alle. Sie waren so aufgebracht. Warum? Um sich zu rächen. 2 Tage vorher hatte die Miliz da aus dem Lager aufgehängt, die sich herumgetrieben hatten. Warum? Weil zwar aus dem Lager ein Mädchen aus Kwasamira vergewaltigt und ermordet hatten. Warum haben sie das Mädchen vergewaltigt? Weil die Miliz eine Flüchtlingsfamilie gesteinigt hat. Und warum haben diese gesteinigt? Weil die Flüchtlinge ein Haus in der Nähe des Thymianhügels angezündet hatten. Warum haben die das getan? Um sich an den Milizionären zu rächen, die an den Brunnen zerstörten. Warum hat die Miliz den Brunnen zerstört? Weil die Flüchtlinge die Ernte am Hundefluss verbrannten. Warum haben sie die Ernte verbrannt? Es gibt sicher einen Grund dafür, aber mein Gedächtnis hört da auf. Die Geschichte könnte noch lange so weitergehen bis zur Entstehung der Welt. Wo sind sie hingezogen? In den Süden, in die Lager. Jetzt haben alle Angst vor Vergeltung. Kannten Sie die Kinder? Ich war der zuständige Arzt. Ich suche meinen Sohn. Den finden Sie nicht mehr. Ich finde ihn. Er ist 4 Jahre alt und kam gleich nach der Geburt hierher. Die alte Elham hat ihn hierher gebracht. Und warum haben Sie ihn weggegeben? Man hat ihn mir weggenommen. Elham brachte viele Kinder nach Quarayet. Einen neugeborenen Jungen. Aus dem Norden. Haben Sie ein Register? Nein. Gibt es eine Putzfrau? Eine Köchin? Irgendjemanden, der sich erinnert, dass er das Kind schön fand? Dass er es aus Elhams Händen bekommen hat? Ich bin kein Verwalter. Ich kümmere mich um alle Waisenhäuser. Ich weiß nicht alles. Schaut in den Lagern im Süden. Und wo schliefen die Kinder? In diesem Saal. Ich habe mir das Foto genau angesehen. Wir sind in der Heimat Ihrer Mutter. Es ist Sommer. Die Blumen blühen. Wildblumen, die nur im Juni und Juli wachsen. Pinien? Es ist morgens oder nachmittags. Sehen Sie die langen Schatten? Wenn der Blick nach Westen ginge, hieße das, es ist nachmittags. Nach Osten wäre es morgens. Den Schatten der Person, die das Foto gemacht hat, sieht man nicht. Muss wohl mit einem Zoom aus der Ferne gemacht worden sein. Oder mit Selbstauslöser. Auf dem ausgebrannten Bus hinten steht etwas auf Arabisch. Es heißt, Flüchtlinge aus Quarayat, sagte man mir. Eines der längsten Kapitel des Prozesses behandelte das Gefängnis von Quarayat. So, und jetzt schauen Sie mal. Über der Hand Ihrer Mutter. Was ist das? Eine Pistole. Bei Ihrer Freundin auch. Da. Man ahnt sie unter ihrer Bluse. Was haben die damit gemacht? Vielleicht waren sie Gefängniswärterin. Seit wann gab es das Gefängnis? Seit 1978, laut Prozess. Gut. Gut, wir wissen also, dass Ihre Mutter wahrscheinlich Ende der 70er Jahre in der Nähe von Quarayat war, wo es ein Gefängnis gab. Sie hatte wohl eine Freundin, die wir nicht kennen. Und beide trugen eine Pistole. Alles okay? Geht's, Jean? Geht's? Nein. Wovor haben Sie Angst, Jean? Davor, etwas zu finden. Was wollen Sie jetzt tun? Ich werde ein Flugticket kaufen. Ich fahre mit dir. Nein, Soda. Ich lasse dich nicht weg. Bist du sicher, dass überhaupt ein Bus fährt? Nawal, der Arzt sagt, es sei besser abzuwarten. Es werde Vergeltungsaktionen in den Lagern geben wegen der entführten Kinder. Da muss ich erst recht hin. Nein. Dann bleib hier. Einen Tag, früher oder später. Einen Tag mehr, an dem ich ihn in meinen Armen halte, Soda. Und wenn du stirbst, wem nutzt das? Wenn ich sterbe, dann war er längst tot. Nawal, fahr nicht. Sag du mir nicht, was ich machen soll. Du hast versprochen, mir etwas beizubringen. Gar nichts habe ich versprochen. Unsere Wege trennen sich hier, Soda. Zum Glück habe ich Sie erreicht. Kommen Sie raus in den Garten. Na, kommen Sie, wir haben schließlich Sommer. Okay, bringen wir die Sache hinter uns. Das ist mein Elternhaus. Früher waren hier Felder, soweit das Auge reicht. Heute ist hier der Megamarkt und das Kraftwerk. Besser als ein Bohrlauch, sagte mein Vater, bevor er starb. Die Papiere sind da. Sie haben jetzt da vorne eine Haltestelle hingebaut. Direkt gegenüber von meinem Gartenzaun. Alle Busse, die vorbeikommen, halten jetzt hier. Und jedes Mal, wenn einer hält, denke ich an Ihre Mutter. Warum denken Sie an unsere Mutter, wenn er im Bus hält? Sie ist nie in einen Bus gestiegen. Warum? Als sie klein war, sah sie, wie ein Bus voller Zivilisten zusammengeschossen wurde. Eine grauenhafte Geschichte. Also, diese Papiere hier regeln das Erbe ihrer Mutter. Abgesehen von der Verfügung ihres letzten Willens. Zumindest was sie angeht, Simon. Wieso mich? Weil sie den Umschlag, der für ihren Bruder bestimmt ist, noch nicht angenommen haben. Ja, ich habe meinen abgeholt. Warum hast du mir nichts gesagt? Simon, ich brauche auch so schon Mut genug dazu. Jeanne, willst du überall rumrennen und schreien, Papa, Papa, wo bist du? Ich bin deine Tochter. Das ist kein mathematisches Problem, verdammt. Du wirst keine Antwort finden. Ich will mich mit dir nicht streiten, Simon. Kein Vater, kein Bruder, nur dich und mich. Was hat sie Ihnen genau über den Bus erzählt? Antworte mir. Jeanne, wo willst du ihn finden? Was hat sie Ihnen erzählt? Sie hat mir erzählt, dass sie gerade in einer Stadt ankam. Noel! Ein Bus fuhr vorbei. Voller Leute. Noel! Männer stoppten den Bus, begossen ihn mit Benzin und dann kamen andere mit Maschinengewehren. Sauda! Jeanne, komm zurück! Ich war im Bus, Sauda, ich war mit ihnen im Bus. Als sie uns mit Benzin übergossen, schrie ich. Ich bin nicht aus dem Lager, ich bin kein Flüchtling aus dem Lager, ich bin wie ihr, ich suche mein Kind. Sie haben mich rausgelassen und dann haben sie geschossen. Und mit einem Schlag, wirklich mit einem Schlag, ging der Bus in Flammen auf, mit allen, die drin waren. Mit den Alten, Kindern, Frauen, mit allen. Eine Frau versuchte, durchs Fenster zu fliehen, aber die Soldaten schossen auf sie und so verbrannte sie mitten im Fenster mit ihrem Kind auf dem Arm. Ihre Haut ist geschmolzen und die Haut des Kindes schmolz und alle sind verbrannt. Es gibt keine Zeit mehr, Sauda. Die Zeit ist wie ein geköpftes Huhn und rennt wie eine Verrückte umher. Aus ihrem Hals strömt Blut und ertränkt uns. Jeanne, ruf mich zurück. Ich hab sonst niemanden. Jeanne, du hast sonst niemanden. Wir haben keine andere Wahl, als zu vergessen. Ruf mich zurück. Jeanne. Simon. Ich bin's, Jeanne. Simon, ich rufe dich an, um dir zu sagen, dass ich in das Land fliege. Ich will versuchen, diesen Vater zu finden. Und wenn ich ihn finde, gebe ich ihm den Umschlag. Ich tue das nicht für sie, sondern für mich. Für dich. Und unsere Zukunft. Aber dazu muss ich erst sie finden. Mama muss ich finden. In ihrem früheren Leben. In dem Leben, das sie immer vor uns versteckt hat. Sie hat uns blind gemacht. Heute habe ich Angst, verrückt zu werden. Ich leg jetzt auf. Ich war eben bei Herr Lamb. Zu ihm sind Sie auch gekommen. Ihn selbst haben sie nicht gefunden, aber seine Frau und seine Tochter haben sie mitgenommen. Niemand weiß, wohin. Sie haben alle getötet, die der Zeitung Geld geben, Sauda. Alle, die dort gearbeitet haben, sie haben die Druckerei angezündet, alles Papier verbrannt, die Tinte vernichtet, sie haben Ekal und Farid ermordet. Jetzt suchen sie uns, Sauda. Und wenn wir hier bleiben, werden sie uns umbringen. Lass uns in die Lager gehen. Wir gehen zu meinen Cousins, da sind wir ein bisschen sicherer. Sicherer? Sie haben auch die Häuser der Leute zerstört, die die Zeitung lesen. Wir stehen am Anfang eines 100-jährigen Krieges, am Anfang des letzten Krieges der Weltsorder. Unsere Generation wurde mit Schande gefüttert. Bruder gegen Bruder, Schwester gegen Schwester, Zivilisten in Raserei. Wenn dieser Krieg zu Ende geht, ist auch die Zeit zu Ende. Wie lange wird das dauern? Ich weiß nicht. Wir versuchen, wie die Alten im Vogelflug, die Zeichen der Zeit zu lesen. أحلامنا أبدأ من جديد وهذه اللحظة من حياتي تنتهي مثل كل شيء Sind Sie Abdessamat Darasir? Mhm. Man hat mir gesagt, Sie kennen alle Geschichten des Dorfes? Die wahren und die falschen, ja. Erinnern Sie sich an Nawal? Es gab eine Nawal, die ging mit Sauda fort. Wer ist Sauda? Eine Legende. Man nannte sie das Mädchen, das singt. Eine sanfte und eindringliche Stimme. Sie sang immer zur rechten Zeit. Eine Legende. Und Nawal, Nawal Mavon. Nawal und Sauda, eine Legende. Was sagt die Legende? Nawal und Wahab wurden getrennt. Wer ist Wahab? Eine Legende. Es heißt, dass man ihre Lachen hört am Felsen bei den weißen Bäumen. Ich hab dir ein Geschenk mitgebracht, Nawal. Eine Clownsnase. Wie die, die wir beim Wanderzirkus gesehen haben. Du hast so gelacht und ich höre dich so gerne lachen. Ich wurde fast von den Löwen gefressen und musste mit den Tigern verhandeln, um in das Clownszelt zu kommen. Die Nase lag auf dem Tisch. Ich nahm sie und ging weg. Auf dem Grab ihrer Großmutter steht der Stein mit der einzigen Inschrift auf dem ganzen Friedhof. Nawal hatte schreiben gelernt. Dann ging sie fort mit Sauda und der Krieg. Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn die Jugend sich davon macht. Wo liegt Kfar Rayat? In der Hölle. Und wo ist das? Im Süden. Nicht weit von Nabatieh. immer der Straße nach. Hallo Simon? Jeanne. Ich rufe dich aus Mamas Geburtsort an. Hör mal. Die Geräusche des Dorfes. Woher kommt ihr? Die Straße ist gesperrt. Wir kommen aus Nabatia und wollen nach Quarayet. Wer sagt uns, dass ihr nicht die beiden Frauen seid, die wir suchen? Sie schreiben und machen die Leute verrückt. Die ganze Miliz sucht sie und das Militär aus dem Süden auch. Ihr seid die beiden. Seht ihr unsere Schuhe? Wir haben sie heute Nacht den Toten ausgezogen. Sie meinten, wir stammen aus demselben Land. Wir sind von einem Blut. Da schlugen wir ihnen den Schädel ein und zogen ihre Schuhe an. Das erste Mal zögert man. Wie bei allem. Man weiß nicht, wie hart so ein Schädel ist. Man weiß nicht, wie hart man zuschlagen muss. Und man weiß nicht, wo man das Messer hineinstoßen muss. Es ist nicht schwer, hineinzustoßen. Aber es herauszuziehen. Die Muskeln verkrampfen sich und umklammern das Messer. Die Muskeln wissen, dass dort das Leben steckt. Um das Messer herum. Deshalb schärft man die Klinge besser. Dann kommt sie heraus, wie sie reingeht. Das erste Mal ist es schwer. Dann wird es leichter. Wie bei allem. Wir werden euch jetzt langsam eine nach der anderen schlachten, damit ihr euch hört. Und dann werden wir sehen, ob die, die singen kann, eine schöne Stimme hat. Und die, die denken kann, noch denkt. Das erste Mal ist es schwer. Du hast sie nicht getötet, Sauda. Du hast uns gerettet. Worte. Nichts als Worte. Um den Tourismus wieder in Gang zu bringen, ist dieses Gefängnis im Jahr 2000 ein Museum geworden. Ich war früher Fremdenführer im Norden, bei den römischen Ruinen. Jetzt führe ich durch das Gefängnis von Quarayet. Kennen Sie diese Frauen auf dem Foto? Nein, wer soll das sein? Haben die hier gearbeitet? Dann wären sie nach dem Krieg zusammen mit dem Henker geflohen. Wie hieß der? Abu Tarek. Das hier ist die bekannteste Zelle des Gefängnisses von Quarayet. Die Leute pilgern hierher. Das war die Zelle der Frau, die singt. 10 Jahre Haft. Wenn die anderen gefoltert wurden, sang sie. Die Frau, die singt? Hieß sie Sauda? Man kannte ihren Namen nicht. Sie hatte Nummern. Die Frau, die singt, war Nummer 72. Eine berühmte Zahl hier. 72? Ja, warum? Kennen Sie jemanden, der hier gearbeitet hat? Der Hausmeister der Schule. Der war damals Wärter hier. Seit wann gibt es das Gefängnis? Seit 1978. Das Jahr der großen Massaker in den Flüchtlingslagern von Quarayat und Kfarmatra. Nicht weit von hier. Das Militär umzingelte die Lager und ließ die Miliz hinein. Die hat alles getötet, was sie fand. Man hat ihren Chef umgebracht, da verstanden sie keinen Spaß. Sie kamen ins Lager mit Messern, Granaten, Macheten, Äxten, Gewehren, Säure. Sie stießen ihre Waffen in den Schlaf von Kindern, Frauen, Männern. Was willst du tun? Lass mich. Jedem eine Kugel in den Kopf schießen? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das schreien Sie die ganze Zeit. Ja, aber nicht so. Genau so. Nein. Sie haben meine Cousins getötet. Meine Nachbarn getötet. Sie hätten auch meine Eltern ermordet, wenn sie dort geblieben wären. Ein Milizionär stellte 3 Brüder an die Wand. Ihre Mutter wurde an den Haaren herbeigeschleift und einer schrie, wähle, welchen du retten willst. Wähle oder ich töte sie alle. Ich zähle bis 3. Und die Mutter, unfähig etwas zu sagen, blickte zu den Söhnen. Und der Milizionär schrie, wähle. Und da sagte sie, wie als letzte Hoffnung, wie kannst du nur, schau mich an, ich könnte deine Mutter sein. Da schlug er sie und schrie: Beleidige meine Mutter nicht, wähle. Und sie sagte einen Namen und fiel zu Boden. Und der Milizionär erschoss die beiden anderen. Wir warten im Blut. Das Leiden dieser Frau, deines, meines, das Leiden aller, die in diesem Krieg umgekommen sind, ist eine grauenhafte Aneinanderreihung, die man nicht abrechnen kann. Du darfst das nicht. Aber was machen wir? Was sollen wir tun, Nawal? Wir lieben den Krieg nicht und müssen ihn doch führen. Wir mögen das Unglück nicht und stecken doch mittendrin. Du willst dich rächen, Häuser niederbrennen. Deine Gefühle zeigen, damit sie verstehen. Damit sie sich ändern, damit die, die das getan haben, sich verwandeln. Du willst sie bestrafen, damit sie kapieren. Aber dieses Idiotenspiel lebt von der Dummheit und dem Schmerz, der dich blind macht. Nicht blind. Wen willst du überzeugen? Siehst du nicht, dass es genug Menschen gibt, die unbelehrbar sind? Menschen, die man von nichts mehr überzeugen kann. Als Manu meinen Sohn aus dem Leben riss, habe ich begriffen, dass man sich entscheiden muss. Entweder ich verwüste die Welt oder ich tue alles, um ihn wiederzufinden. Jeden Tag denke ich an ihn. Er ist jetzt 25 Jahre alt. Ein Alter zum Töten und ein Alter zum Sterben. Ein Alter zum Lieben und ein Alter zum Leiden. Ich schwöre dir, Sauda, ich wäre die Erste, die zu Granaten, Dynamit, Bomben und allem, was vernichten kann, greifen würde. Ich ginge geradewegs mitten unter diese Idioten und würde mich mit einer Freude in die Luft sprengen, die du nicht einmal ahnst. Und ich würde es tun. Ich schwöre es dir. Denn ich habe nichts mehr zu verlieren. Aber ich habe einer alten Frau ein Versprechen gegeben. Lesen zu lernen, schreiben und sprechen zu lernen, um dem Elend zu entkommen und dem Hass. Und daran halte ich mich. Koste es, was es wolle. Niemanden hassen, niemals. Den Kopf immer in den Sternen. Ein Versprechen einer alten Frau gegeben, die weder schön und reich noch ein Niemand war, die mir aber geholfen hat, die mich gerettet hat. Was also tun wir? Es ist lange her, da kamst du zu mir und sagtest, bring mir Lesen und Schreiben bei. Ich habe mein Versprechen gehalten. Ich habe es dir beigebracht und gemeinsam haben wir gelernt, nachzudenken. Deshalb bist du jetzt dran, mir etwas zu versprechen. Versprich es mir. Ich verspreche es dir. Wir werden zuschlagen. Aber nur an einer einzigen Stelle, kein Kind, keine Frau. Nur einen einzigen Mann werden wir töten. Vielleicht auch nicht, das hat keine Bedeutung. Aber es soll ihn treffen. An wen denkst du? An Shad. Den Chef aller Milizen. Das Mädchen, das seine Kinder unterrichtet, war meine Schülerin. Sie wird mir helfen. Ich werde sie ein paar Tage vertreten. Und dann? Am letzten Tag verpasse ich ihm zwei Kugeln. Eine für dich, eine für mich. Eine für die Flüchtlinge, die andere für die Leute aus meinem Land. Eine für seine Dummheit, eine für die Armee, die uns besetzt hält. Zwillingskugeln. Und dann fliehst du. Wer sagt, dass ich fliehe? Einspruch. Ich frage dich nicht um Erlaubnis. Das ist nicht deine Aufgabe. Warum tun wir das alles, um uns zu rächen? Nein, es geht um die Liebe und das Leben. Wenn schon jemand sterben muss, dann sollen die, die schon geliebt haben, vor denen sterben, die noch nicht geliebt haben. Meine Liebe habe ich gelebt. Das Kind, das ich bekommen sollte, habe ich bekommen. Dann hatte ich zu lernen und ich habe gelernt. Du sollst dich verstecken. Verrate mich nicht, Sauda, lebe für mich und singe für mich. Und was wird aus mir? Erinnere dich an das Gedicht, das wir zusammen lernten, als ich noch hoffte, meinen Sohn zu finden. Sprich es, wenn ich dir fehle. Und wenn du dir Mut machen musst, sage das Alphabet auf. Und wenn ich mir Mut machen muss, singe ich, Sauda, wie du es mir beigebracht hast. Und meine Stimme wird deine Stimme sein, und deine Stimme wird meine Stimme sein. So bleiben wir zusammen. Es gibt nichts Schöneres, als zusammen zu sein. Waren Sie schon Hausmeister dieser Schule, als sie noch ein Gefängnis war? So lange war es das. Auf der grünen Jacke, die ich von meiner Mutter habe, steht eine Nummer. 72. Die Frau, die singt. Ich habe sie über 10 Jahre lang gesehen. Ich bin einer der wenigen, die ihr Gesicht kannten. Naval. Naval Mavo? Sie hatten nur Nummern. Sie war die Frau, die singt. Nummer 72, die den Chef der Milizen umgebracht hat. 2 Kugeln. Das Land erzitterte. Sie haben sie nach Kafar Rayat gebracht. Alle ihre Freunde wurden getötet. Einer hat sich im Café der Miliz in der Luft gesprengt. Nur die Frau, die singt, blieb am Leben. Abu Tarek hat sich persönlich um sie gekümmert. Gefoltert und vergewaltigt? Das war hier üblich. Irgendwann wurde sie schwanger. Wie bitte? Das war auch üblich. Ja, natürlich. Sie wurde schwanger. In der Nacht, als sie das Kind bekam, war sie in einer Ecke ihrer Zelle. Ihre Schreie waren wie ein Fluch für uns alle. Sie hatte das Kind in einen Eimer gelegt und mit einem Handtuch bedeckt. Ich hatte die Kinder immer zum Fluss zu bringen. Es war Winter. Ich nahm den Eimer. Ich wagte nicht hineinzuschauen. Mein Gewissen war kalt und schwarz wie die Nacht. Die Kinderschreie fielen wie Schnee auf meine Seele. Ich bin lange gelaufen, bis ich einen Bauern traf, der mit seiner Herde heim ins obere Dorf kam, nach Kisarwan. Er sah meinen Schmerz und gab mir zu trinken. Ich gab ihm den Eimer und sagte: Nimm, das ist das Kind der Frau, die singt. Als man später davon erfuhr, hat man mir versehen. Kisarwan ist wo? Weiter westlich. Am Meer. Fragen Sie nach dem Mann, der das Kind der Frau, die singt, aufzog. Ich heiße Fahim. Ich habe viele Kinder in den Fluss geworfen. Aber dieses nicht. Warum hast du uns nichts gesagt? Wir hätten dich so geliebt. Wären so stolz auf dich gewesen. Hätten dich so verteidigt. Warum hast du uns nichts gesagt? Warum habe ich dich nie singen hören, Mama? Simon, ich habe keine Zeit zum Diskutieren, also halt die Klappe und hör mir zu. Nein, ich halte nicht die Klappe, Jeanne. Nein, du hörst mir zu. Hör mir zu. Ich kümmere mich. Lass mich. Ich will nichts davon wissen. Simon, sie war im Gefängnis. Sie wurde gefoltert. Sie wurde vergewaltigt. Verstehst du mich? Verdammt nochmal, Simon. Ich will es nicht wissen. Simon, hör zu, was ich dir sage. Ich rufe dich vom Arsch der Welt an. Ein Meer und zwei Ozeane liegen zwischen uns. Ich weiß, wer ich jetzt bin. Also halt's Maul und hör mir zu. Mann, ich halte nicht das Maul. Kann ich dich anrufen? Nein. Nein, du rufst mich nicht zurück. Ich rufe dich. Du gehst zu dem Notar, du bittest ihn um das rote Heft und schaust nach, was darin steht und basta. Ein Hirte schickte mich zu ihnen. Er sagte, geh bis zu dem rosa Haus, dort wirst du einen alten Mann treffen. Das ist Abdelmalak, aber du kannst ihn Malak nennen. Er wird dich empfangen. Wer schickte dich zum Hirten? Fahim, der Hausmeister der Schule von Kfarayat. Und wer erzählte dir von Fahim? Der Fremdenführer im Gefängnis von Kfarayat. Mansur, das ist sein Name, Mansur. Und wie kamst du zu Mansur? Abdesamad, ein Flüchtling, der in einem Dorf im Norden wohnt, zeigte mir den Weg zum Gefängnis von Kfarayat. Und Abdesamad? Mit dieser Methode kommen wir bis zum Tag meiner Geburt. Ja, wer weiß. Vielleicht finden wir dann eine schöne Liebesgeschichte. Siehst du den Baum dort? Ein Nussbaum? Ja. Er wurde am Tag meiner Geburt gepflanzt und ist 100 Jahre alt. Die Zeit ist ein komisches Tier. Also. Abdesamad lebt im Geburtsort meiner Mutter. Und wie heißt deine Mutter? Nawal Mavon. Und du, wie heißt du? Jeanne Mavon. Also, was willst du? Zu wem soll ich dich führen? Zu dem Kind meiner Mutter, das Fahim ihnen anvertraut hat. Dabei kenne ich deine Mutter gar nicht. Sie kennen Nawal Mavon nicht? Der Name sagt mir nichts. Und die Frau, die singt. Warum erzählst du mir von der Frau, die singt? Kennst du sie? Ist sie etwa zurückgekommen? Die Frau, die singt, ist tot. Tot? Ja. Nawal Mavon war ihr Name. Und sie war meine Mutter. Du bist die Tochter der Frau, die singt? Komm, ich umarme dich, komm. Du heißt Janan? Nein, mein Name ist Jeanne. Ich habe gehört, dass du frei bist. Was willst du von mir? Hier, das sind deine Kinder. Die will ich dir zurückgeben. Ich habe für sie gesorgt, wie für meine eigenen. Dann behalte sie. Nein. Sie gehören dir. Du weißt noch nicht, was sie dir bedeuten werden. Es muss ein Wunder geschehen, damit sie heute in meinen Händen sind. Und Wunder, damit du noch am Leben bist. Drei Wunder, die sich anschauen. Das sieht man nicht alle Tage. Ich habe ihnen Namen gegeben. Der Junge heißt Sarwan, das Mädchen heißt Janan. Sarwan und Janan. Nimm sie und behalte mich in deinem Gedächtnis. Nein, nein, nein, nein. Das ist falsch. Das sind nicht wir. Ich heiße Jeanne und mein Bruder Simon. Janan und Sarwan. Nein, nein. Wir sind im Krankenhaus geboren. Wir haben unsere Geburtsurkunden. Und außerdem sind wir im Sommer geboren, nicht im Winter. Und das Kind, das in Kfarayat geboren wurde, ist im Winter geboren, denn der Fluss war zugefroren. Fahim hat es mir gesagt, denn er konnte den Eimer nicht ins tiefe Wasser werfen. Oh, und es lag nur ein Kind im Eimer. Fahim hat nicht richtig nachgeschaut. Nein, mein Vater ist tot. Er hat sein Leben für das Vaterland gelassen. Er ist kein Henker und er liebte meine Mutter. Das hat sie euch erzählt? Ja, ja. Mit dem Spiel der Fragen und Antworten stößt man leicht auf den Ursprung der Dinge. Wir sind auf das Geheimnis deiner Geburt gestoßen. Fahim gab mir den Eimer und ging. Ich hebe das Tuch. Was sehe ich da? Zwei Babys, neugeboren. Rot vor Wut. Mit all der Begeisterung ihres Daseins. Ich habe euch angenommen, euch ernährt und habe euch Janan und Sarwan genannt. Das ist alles. Durch den Tod deiner Mutter kommst du zu mir zurück und ich sehe an deinen Tränen, dass ich mich nicht irre. Die Kinder der Frau, die singt, sind aus Vergewaltigung und Schrecken geboren. Und sie werden die verlorenen Schreie der Kinder, die man in den Fluss warf, umkehren. Das rote Heft. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Geschworene, ich mache meine Zeugenaussage im Angesicht meines Peinigers, Abu Tarek. Ich spreche Ihren Namen noch einmal aus. Viele Tote könnten Sie und das Lächeln Ihrer Schreckensherrschaft wiedererkennen. Ich spreche Ihren Namen noch einmal aus. Viele Tote könnten Sie und das Lächeln Ihrer Schreckensherrschaft wiedererkennen. Mein Name sagt Ihnen vielleicht nichts, denn Frauen waren für Sie nur Nutten. Nutte 45, Nutte 63. Aber eine haben Sie nicht vergessen. Die haben Sie noch im Ohr. Die Frau, die singt. Ja. Dieser einfache Satz lässt sie erzittern. Erinnern Sie sich noch, wie Sie mich an den Füßen aufhängten, mich mit Wasser und Stromschlägen traktierten, mit Nägeln unter den Fußnägeln, mit Ihrer Pistole. Der Schreckschuss und die Todesangst gehörten zur Folter. Ihr Urin in meinem Mund und Ihr Geschlecht in meinem Geschlecht. So viele Male, dass die Zeit zersplitterte. Mein Bauch schwoll an von Ihnen und Sie zwangen mich ohne Hilfe zu entbinden. Es waren Zwillinge. Sie brachten mich dazu, meine Kinder in Kummer und Schweigen großzuziehen. Wie sollte ich den beiden von ihrem Vater erzählen? Von der Wahrheit, der bitteren Wahrheit. Aber sie entgehen der Gerechtigkeit nicht, die größer ist als wir. Die Kinder, die Sie und ich zur Welt brachten, leben, sind schön, intelligent, empfindsam und suchen den Sinn in ihrem Leben. Eines Tages werden sie in ihrer Zelle vor Ihnen stehen und wissen, wer Sie sind. Und wenn es Ihnen dann gelingt, die erfrischende Schönheit der beiden zu erkennen, dann gibt es noch Hoffnung. Wir kommen beide aus demselben Volk, aus derselben Geschichte. Und jedes Volk ist verantwortlich für seine Verräter und seine Helden, für seine Täter und seine Opfer, für seine Siege und Niederlagen. In diesem Sinne bin ich auch für Sie verantwortlich. Und Sie sind verantwortlich für mich. Wir haben Krieg geführt und haben Gewalt geübt. In allem haben wir versagt. Aber vielleicht können wir die Würde retten. so wie die alte Frau, die mir den Weg wies, mich aus dem Elend zu befreien. Lerne lesen, sprechen, schreiben, rechnen. Lerne denken. Meine Zeugenaussage ist die Frucht dieser Anstrengung. Zu ihrem Fall zu schweigen, hieße Komplize ihrer Verbrechen zu werden. Was werden Sie tun? Ich habe Lust, nichts zu tun. Ich träumte von einem Vater. Sie sagte uns, er war schön. Er war lustig. Er ist gestorben, weil er sein Leben gab. Man tröstet sich. Ein Heldenvater. Es ist nicht leicht, ihn gegen einen vergewaltigten Vater einzutauschen. Und ein Bruder? Wozu? Um es zu wissen. Ich will nichts wissen. Dann für Jeanne. Sie kann ohne dies Wissen nicht leben. Aber ich kann ihn nicht finden. Doch, Sie können. Wir gehen gemeinsam, lassen uns Pässe geben und werden Ihren Bruder finden. Herr Shamseddin. Herr Shamseddin, Sie sind nicht leicht zu finden. Bist du Sarwan? Ja. Ich habe dich erwartet. Ich hörte, dass deine Schwester in der Gegend war. Da sagte ich mir, wenn Janine nicht zu mir kommt, dann wird Sarwan kommen. Bevor deine Mutter das Land verließ, kam sie hierher mit euch. Sie hatte euch gerade erst von Malak zurückbekommen. Als ich jetzt erfuhr, dass der Sohn der Frau, die singt, mich sucht, wusste ich, dass sie tot ist. Ich suche ihren erstgeborenen Sohn. Sie hat meiner Schwester und mir den Auftrag hinterlassen, finde deinen Vater, finde deinen Bruder. Jeanne fand den Vater und was für ein. Ich soll den Bruder finden. Bevor sie das Land verließ, habe ich sie gefragt. Und dein Sohn? Man hat mir gesagt, sie könnten mir helfen. Das kann ich nicht. Kennen Sie Nihat Hamani? Warum sprichst du von Nihat Hamani? Ein Milizionär hat ihn als Kind gekannt. Sie traten gemeinsam in die Miliz ein, dann verlor er seine Spur. Er sagte uns, Shamseddin hat ihn sicher entführt und getötet. Sagt er dir, Nihat Hamani sei der Sohn der Frau, die singt? Der Sohn von ihr und Wahab, dessen Gesicht nie jemand sah? Nein. Wie kannst du dann behaupten, dass er der Sohn der Frau ist, die singt? Sie gestatten, Hermine Lebel, Notar und Testamentsvollstrecker der Frau, die singt, und Freund der Familie. Ich kann Ihnen sagen, wie er dazu kommt. Alle Teile passen zusammen. So? Zuerst waren wir im Geburtsort von Frau Marvin. Das brachte uns nach Quarayat. Dort verfolgten wir Fährten mehrerer Jungen anhand der Eingangsdaten im Waisenhaus. Schließlich fanden wir eine ernsthafte Spur. Die führte zum Ehepaar Hamani, das nicht mehr lebt. Der Gemischtwarenhändler erzählte uns von ihrem Adoptivkind, einem Jungen aus Quarayat, den sie Nihat nannten. Das Alter des Kindes und seine Aufnahme im Waisenhaus stimmten genau mit dem überein, was wir von Frau Marvin wissen. Zumal er von einer gewissen Elham ins Waisenhaus gebracht wurde, die die Frauen im Dorf von Frau Marvin entband. Deshalb, Herr Shamseddin, sind wir uns unserer Sache ziemlich sicher. Wenn die Frau, die singt, dir ihr Vertrauen schenkte, dann musst du ein edler und würdiger Mensch sein. Aber geh, lass uns allein. Sarwan, bleib bei mir. Hör mir zu. Hör mir gut zu. Er hat immer noch kein Wort gesagt. Als er von Shamseddin rauskam, Jeanne, hatte ihr Bruder den Blick ihrer Mutter. Er sprach den ganzen Tag kein Wort. Auch am nächsten Tag und am übernächsten nicht. Kein Wort, kein Laut, nichts. Er schweigt wie sie. Er blieb im Hotel. Shamseddin wollte mir nichts sagen. Vielleicht haben wir zu sehr gedrängt, die Wahrheit zu erfahren. Vielleicht hatte Simon recht, an nichts rühren, nichts bewegen, ihre Mutter beerdigen und gehen. Wo ist er? Immer noch auf dem Zimmer. Er rührt sich nicht, isst nicht, spricht nicht. Jeanne? Simon? Du hast immer gesagt, 1 + 1 = 2. Stimmt das? Ja, das stimmt. Kann es nicht manchmal 1 ergeben? Ja. Wie denn? Simon! Erklär es mir. Scheiße! Das ist nicht der Augenblick, um Mathe zu machen. Sag mir, was du herausgefunden hast. Erklär mir, wie 1 + 1 = 1 ergeben kann. Okay. Es gibt eine sehr seltsame Spekulation in der Mathematik. Eine Spekulation, die nie bewiesen wurde. Sag mir eine Zahl, egal welche. Wenn sie gerade ist, wird sie durch 2 geteilt. Ist sie ungerade, multipliziert man sie mit 3 und addiert 1. Man macht dasselbe mit den Zahlen, die man erhält. Diese Spekulation behauptet, dass man, egal mit welcher Ausgangszahl, bei 1 herauskommt. Sag eine Zahl. 7. Gut. 7 ist ungerade. Man multipliziert mit 3, fügt 1 hinzu, macht 22. 22 ist gerade, geteilt durch 2. 11. 11 ist ungerade. Man multipliziert mit 3, fügt 1 hinzu. 34 ist gerade, geteilt durch 2. 17. 17 ist ungerade. Man multipliziert mit 3, fügt 1 hinzu. 52. 52 ist gerade, geteilt durch 2. 26. 26 ist gerade, geteilt durch 2. 13. 13 ist ungerade, man multipliziert mit 3, fügt 1 hinzu, 40. 40 ist gerade, geteilt durch 2, 20. 20 ist gerade, geteilt durch 2, 10. 10 ist gerade, geteilt durch 2, 5. 5 ist ungerade. Man multipliziert mit 3, fügt 1 hinzu, 16. 16 ist gerade, geteilt durch 2, 8. 8 ist gerade, geteilt durch 2, 4. 4 ist gerade, geteilt durch 2, 2. 2 ist gerade, geteilt durch 2, 1. 1. Egal mit welcher Ausgangszahl man kommt bei... Nein. Du schweigst. So wie ich geschwiegen habe, als mir alles klar wurde. Ich war in Schamseddins Zelt. Und da sah ich, wie die Zeit kam, um alles zu ertränken. Nicht der Zufall hat dich hierher geführt. Der Geist deiner Mutter ist hier und der Geist von Sauda, die nicht weit von hier begraben liegt. Eine Frauenfreundschaft wie ein Himmelsstern. Ich höre sie singen. Eines Tages kam ein Mann zu mir, jung und stolz. Siehst du ihn? Das ist dein Bruder. Er suchte einen Sinn in seinem Leben. Ich sagte ihm, er soll für mich kämpfen. Er hat ja gesagt. Er lernte, mit Waffen umzugehen. Ein großer Schütze, gefürchtet. Eines Tages ist er weggegangen. Wohin gehst du, habe ich ihn gefragt. Es ist Krieg. In den Norden. Ich habe ihn beobachten lassen. Ich habe schließlich begriffen, dass er seine Mutter suchte. Jahrelang suchte er. Er wurde Heckenschütze. Er machte Fotos, Bilder. Nihil Hermani. Ein echter Künstler. Man hörte ihn singen. Eine Mordmaschine. Dann kam der Einmarsch der ausländischen Truppen aus dem Süden. Die halfen den Milizen. Chet war ihr Chef. Deine Mutter tötete ihn. Sie drangen bis in den Norden vor. Es gab Massaker in den Lagern. Nihad Hermani beschoss sie immer weiter. Eines Morgens haben sie ihn geschnappt. Er hatte 7 ihrer Scharfschützen erwischt. Sie behielten ihn und schulten ihn. Sie gaben ihm Arbeit. Was für Arbeit? In einem Gefängnis, das sie gerade errichtet hatten im Süden, in Kfar Rayet. Sie brauchten einen Mann, der sich um die Verhöre kümmerte. Zum Foltern? Zum Foltern. Er hat also mit Abu Tarek, meinem Vater, zusammengearbeitet? Nein, Sarwan. Dein Bruder ist dein Vater. Er hatte seinen Namen in Abu Tarek geändert. Er suchte seine Mutter, fand sie und erkannte sie nicht. Sie suchte ihren Sohn, fand ihn und erkannte ihn nicht. Er ließ sie am Leben, weil sie sang und er ihre Stimme mochte. Der Himmel stürzt ein, Sarwan. Er stürzt ein. Ja, er hat deine Mutter gefoltert. Deine Mutter wurde von ihrem eigenen Sohn gefoltert. Und der eigene Sohn hat seine Mutter vergewaltigt. Ihr eigener Sohn ist der Vater seines Bruders und seiner Schwester. Ich bestreite nichts von dem, was in diesem langen Prozess gegen mich vorgebracht wurde. Die Leute, die mich beschuldigen, sie gefoltert zu haben, habe ich gefoltert. Und die ich getötet haben soll, habe ich getötet. Im Übrigen bin ich ihnen dankbar. Denn durch sie habe ich Fotos von großer Schönheit machen können. Sie hatten nachher immer sehr viel eindrucksvollere Züge als vorher. Aber vor allem möchte ich sagen, dass dieser Prozess hier langweilig, einschläfernd und tödlich war. Ach, nicht genug Musik. Man muss die Würde bewahren. Das habe nicht ich gesagt, sondern die Frau, die singt. Gestern kam sie her, um von Würde zu sprechen, um das, was uns an Würde bleibt, zu retten. Ich denke, sie hat nicht ganz Unrecht. Der Prozess war ohne Rhythmus und ohne jeden Sinn für eine gewisse Schauspielerei. Die aber ist meine Würde und war sie von Anfang an. Damit wurde ich schon geboren. Sie war in jenem Eimer, in dem man mich ausgesetzt hat. Es hieß, dass dieser Gegenstand ein Hinweis auf meine Herkunft sei, auf meine Würde. In gewisser Weise, denn meine Mutter gab sie mir. Eine kleine rote Nase. Eine Clownsnase. Meine Würde ist eine Grimasse, die sie mir hinterlassen hat. Diese Grimasse hat mich nie verlassen. Mein Brief wird Sie nicht erstaunen. Er strotzt von dieser schrecklichen Langeweile, von der Sie in Ihrem Prozess gesprochen haben, die sie dazu trieb, die Körper ihrer Opfer zum Zeitvertreib zu benutzen. Ich schreibe ihnen zitternd. Ich wünschte mir, die Worte würden in ihr Henkerherz gestoßen. Mein Brief wird sie nicht erstaunen. Er soll ihnen lediglich sagen, ihr Sohn und ihre Tochter stehen ihnen gegenüber. Die Kinder, die wir gemeinsam bekommen haben, stehen vor ihnen. Was werden sie zu ihnen sagen? Werden sie ihnen von Würde sprechen? Sie wissen, wer sie sind. Jeanine und Servan. Kinder eines Henkers und geboren aus dem Schrecken. Schauen Sie sie an. Sie sind gezeichnet. Gezeichnet von der Wahrheit, der sie gegenüberstehen. Den Brief gab ihnen ihre Tochter. Jeanne und Jeanine sind ihre Vornamen. Durch sie sollen sie wahrnehmen, dass sie noch leben. Bald werden sie schweigen. Das Schweigen gilt für alle vor der Wahrheit. Die Frau, die singt. Nutte Nummer 72 im Gefängnis Kfar Rayet. Ich habe dich überall gesucht. Dort unten, hier, egal wo. Ich suchte dich im Regen. Ich suchte dich im Sonnenschein, in den tiefen Wäldern, in der Talsohle und auf den Berggipfeln. In den finstersten Städten und in den finstersten Straßen. Ich habe dich im Süden gesucht, im Norden, im Osten, im Westen. Ich suchte dich, als ich die Erde aushob, um meine toten Freunde zu begraben. Ich suchte dich, wenn ich in den Himmel schaute, denn du warst ein Vogel, der sein seltsames Schicksal an die Grenzen des Tages trägt. Eben noch warst du der Schrecken und bist jetzt das Glück geworden. Schrecken und Glück. Das Schweigen in meiner Kehle. Du zweifelst. Worte kommen aus meiner Erinnerung. Worte, die ich dir oft zuflüsterte, in meiner Zelle. Ich erzählte dir von deinem Vater. Ich erzählte dir von seinem Gesicht. Ich erzählte dir von meinem Versprechen bei deiner Geburt. Was auch geschieht, ich werde dich immer lieben. Was auch geschieht, ich werde dich immer lieben. Ohne zu ahnen, dass wir, du und ich, uns im Augenblick unserer größten Niederlage begegnen würden. Denn ich hasste dich aus ganzer Seele. Aber wo Liebe ist, kann Hass nicht sein. Und um meine Liebe zu bewahren, begann ich zu schweigen. Jeanne und Simon, deine Geschwister, da stehen sie vor dir. Und weil du ein Kind der Liebe bist, sind sie Geschwister der Liebe. Ich schreibe dir diesen Brief in der Kühle des Abends. Durch ihn sollst du erfahren, dass die Frau, die singt, deine Mutter war. Vielleicht wirst du nun auch in Schweigen verfallen. Ich spreche zu dir, meinem Sohn. Ich spreche nicht mit dem Henker. Sei geduldig. Jenseits des Schweigens ist das Glück, zusammen zu sein. Nichts ist schöner, als zusammen zu sein. Das waren die letzten Worte, die ich von deinem Vater hörte. Deine Mutter. Simon, weinst du? Trockne deine Tränen nicht. Ich trockne meine auch nicht. Die Kindheit ist ein Messer in der Kehle. Du hast es herausgezogen. Jetzt musst du wieder lernen zu schlucken. Setze die Geschichte zusammen, die zerbrochen ist. Ganz vorsichtig. Tröste jedes einzelne Teil. Ganz vorsichtig. Heile die Erinnerung. Ganz vorsichtig. wiege jedes Bild in den Schlaf. Jeanne, lächelst du? Bewahre dein Lächeln, wie ich auch meins. Es zeigt die Entschlossenheit von Frauen, die Seite an Seite gehen. Ich hätte dich Sauda genannt, aber dieser Name ist eine klaffende Wunde in meinem Herzen. Jeanne, lächle. Niemand soll sagen, sieht das Mädchen mit dem ernsten Blick. Ihr Herz blieb verschlossen. Die Frauen unserer Familie sind gefangen im Zorn. Ich zürnte meiner Mutter, so wie du mir zürnst und wie meine Mutter ihrer Mutter zürnte. Man muss den Faden zerreißen. Jeanne, Simon, beginne eure Geschichte mit eurer Geburt, dann wäre es eine Schreckensgeschichte. Beginnt sie aber mit der Geburt eures Vaters, so wird sie eine große Liebesgeschichte. Der Blutrünstige, der Vergewaltiger, kommt aus der Liebe. Eure Geschichte fängt da an, als Wahab vor mir stand. Wie ein Sonnenstrahl. Wahab, sagte ich, bist du zurück? Ich habe es dir versprochen, antwortete er mir. Rette mich, sagte ich. Jetzt, wo wir zusammen sind, geht es besser, hat er geantwortet. Aber die Geschichte beginnt auch da, als ein junges Mädchen in sein Dorf zurückkommt, um den Namen seiner Großmutter Nasira in den Grabstein zu ritzen. Warum ich euch nichts gesagt habe? Es gibt Wahrheiten, die entdeckt werden müssen. Indem ihr euren Umschlag öffnetet, habt ihr das Schweigen gebrochen. Schreibt meinen Namen auf den Stein und setzt den Stein auf mein Grab. Eure Mutter. Verbrennungen. Stück von Wajdi Mouawad aus dem Franko-Kanadischen von Uli Menke. Es sprachen Naval Marvan, Clara Manzel, Jeanne und Simon Marvan, Maike Droste und Isaac Dentler, Hermine Lebel, Friedhelm Tock, Sauda, Norarim Abdel Maksoud, Wahab, Moritz Pliquet, Nihet, Ingo Hülsmann, Nasira, Ruchan Tolgay, Chihen, Marcy Aliverdi, Elham, Sherifa Magdi, Antoine, Wolfram Koch, Arzt, Heinrich Gieskes, Hausmeister, Manoucher Radin, Fremdenführer, Abdelatif Youssafi, Abdesamat, Abbas Makfurian, Malak, Iraj Sohari, Shamseddin, Peter Gawaida, Soldaten, Özgür Karadeniz und Raul Semmler. Besetzung, Cordula Hut. Ton und Technik, Roland Grosch und André Bouchareb. Aufnahmeleitung, Christoph Müller. Komposition, Frank Makaron. Gesang, Shiha. Hörspielbearbeitung und Regie, Ulrich Gerhardt. Produktion, Hessischer Rundfunk mit dem Deutschlandfunk 2009.